Ich lade dich zu einer Meditation ein, die deine Selbstheilungskräfte aktivieren wird. Wichtig ist, dass du dir einen Platz aussuchst, an dem du es dir bequem machen kannst. Und es ist völlig unerheblich, ob du sitzt oder liegst. Es sollte sehr bequem für dich sein, sodass du dich total entspannen kannst. Wenn du deinen Platz gefunden hast, dann können wir beginnen. Ich bitte dich nun, deine Augen zu schließen und deine Zungenspitze an den Gaumen zu legen. Ungefähr dort, wo die Hinterfläche deiner Oberkieferschneidezähne in den Gaumen übertritt. Wenn das für dich nicht bequem ist, dann probier die Position aus, wo deine Zungenspitze kurz vor der Innenfläche der Unterkieferschneidezähne zu liegen kommt. Und wähle die Position der Zunge, die für dich am bequemsten ist. Und dann lade ich dich ein, 3 tiefe Atemzüge zu nehmen. Und lass den Atem fließen bis in deinen Bauch und wieder hinaus durch die Nase. Und wieder ein bis in den Bauch und lass die Bauchdecke sich wölben und atme wieder aus. Finde deinen eigenen Rhythmus. Und während du weiter atmest in deinem Rhythmus, bitte ich dich, dir den schönsten Ort vorzustellen, den es für dich gibt. Und während du dich an diesen Ort begibst, fühle in dein Herz hinein. Atme ganz tief in dein Herz und den sogenannten Herzraum, der sich nun für dich öffnet. Denke weiterhin daran, dass du dich jetzt an diesem Ort befindest, an dem du dich wohlfühlst, an dem du geborgen bist, an dem du dich sicher fühlst, wo es dir einfach nur gut geht. Und spüre, wie es sich in deinem Herzen anfühlt. Welche Gefühle löst es aus, wenn du dich an diesem Ort befindest? Es mag sein, dass ein Kribbeln entsteht. Es kann aber auch sein, dass du eine wohlige Wärme in deinem Herzraum verspürst, der bis in deinen Rücken zieht. Nimm es einfach nur wahr. Du musst nicht analysieren. Du musst einfach nur wahrnehmen. Lass dich einfach hineinfallen in dieses Gefühl. Bade darin. Stelle dir vor, dass es unendlich viel von diesem Gefühl gibt an dem Ort, an dem du dich jetzt befindest. und wo es dir gut geht, wo du geborgen bist und dich sicher fühlst. Und nun spüre, wie du dich mit deinem Rücken und den Oberschenkeln immer tiefer in den Boden sinken lässt. Spüre, wie schwer du wirst. Fühle, wie jeder einzelne Muskel in deinem Körper jetzt loslässt und schwerer wird und du immer tiefer in den Boden einsinkst. Nimm wahr, ob es sich warm anfühlt oder kribbelnd oder ein Druck entsteht. Nimm es einfach nur wahr, so wie es sich anfühlt. Und reise nun durch deinen gesamten Körper, vom Kopf bis zu den Füßen, und spüre, wie du von oben nach unten immer tiefer in die Bodenfläche eintauchst und schwerer wirst und schwerer und müder. Und vergesse nicht zu atmen, tief und tiefer, als ob du eine Rutsche hinunterrutschst, immer tiefer. Lass dich fallen. Entspanne und werde schwerer. Fühle, wo du am schwersten bist oder am meisten einsinkst. Und dort, wo es einen Druck gibt, atme dorthin, ganz bewusst und tief, immer tiefer. Und atme nicht vergessen, in deinem Rhythmus. Wie fühlt es sich in deinem Herzraum an? Versuche durch dein Atmen ganz bewusst den Raum, den Herzraum zu dehnen, zu vergrößern und damit auch das Gefühl immer größer zu machen, dieses wohlige Gefühl, das dir so gut tut, an diesem Ort, wo du dich wohlfühlst, geborgen und und sicher, behütet, umsorgt, warm und kuschelig. Und atme tief und sinke immer weiter in die Bodenfläche ein. Und je tiefer du eintauchst, umso tiefer ist deine Entspannung. Lass alles los. Spüre, wie dein Unterkiefer immer schwerer wird. Und deine Fußsohlen schwerer. Und deine Fersen immer tiefer eintauchen. Und deine Augenlider immer schwerer und schwerer werden. Genieße diese Ruhe in dir und lass los alles. Lass einfach los. Und je schwerer du wirst, umso tiefer ist deine Entspannung. Und umso stärker werden deine Selbstheilungskräfte aktiviert. Alles geht ganz von alleine. Du musst dich um nichts kümmern. Dein Körper macht das für dich, wenn du tief entspannt bist. Atme tief und fühle die Schwere in deinen Armen, in jedem einzelnen Finger, in deinem Brustkorb, in deinen Schultern, deiner Hüfte, deinen Beinen, den Füßen, aber auch deinem Kopf. Lass alles hängen, deine Wangen, deinen Unterkiefer, die Augenlider. Alles darf losgelassen werden. Und nun atme dreimal tief ein und aus. Und wenn ich von 5 rückwärts bis 1 gezählt habe, öffnest du deine Augen und bist hellwach. 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt bist du da. Herzlich willkommen. Öffne die Augen und strecke dich und recke dich. Und atme tief durch und spüre, wie frisch und gestärkt du wieder bist.